Erster, sei nicht zu schnell mit deinen Worten und sprich nicht unüberlegt vor Gott, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Deshalb solltest du wenige Worte machen. Zweiter, denn viele Sorgen führen zu Träumen, und viele Worte führen oft zu törichtem Gerede. Dritter, wenn du Gott ein Versprechen gibst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er freut sich nicht über unvernünftige Menschen. Halte, was du versprochen hast. Vierter, es ist besser, kein Versprechen zu geben, als eines zu geben und es dann nicht zu halten. Fünfter, lass deine Worte dich nicht schuldig machen und sage nicht vor Gottes Boten, es war ein Fehler. Warum sollte Gott wegen deiner Worte zornig werden und deine Arbeit zerstören? Sechster, denn viele Träume und Worte sind oft bedeutungslos. Fürchte stattdessen Gott. Siebter, wenn du siehst, wie Arme unterdrückt werden und Recht und Gerechtigkeit in einem Gebiet fehlen, wundere dich nicht darüber. Denn ein höherer Beamter überwacht den anderen, und der Höchste überwacht sie alle. Achter, ein König, der sich um die Landwirtschaft kümmert, ist jedoch immer ein Vorteil für das Land. Neunter, wer Geld liebt, wird nie genug davon haben, und wer Reichtum liebt, hat keinen wirklichen Nutzen davon. Auch das ist bedeutungslos. Zehnter, wenn der Besitz wächst, wachsen auch die, die ihn verbrauchen. Welchen Vorteil hat der Besitzer dann, außer dass er es nur ansieht? Elfter, der Schlaf eines Arbeiters ist angenehm, egal ob er wenig oder viel ist. Aber der Überfluss lässt den Reichen nicht schlafen. Zwölfter, ich habe ein schlimmes Übel auf der Welt gesehen, Reichtum, den sein Besitzer zu seinem eigenen Schaden bewahrt. Dreizehnter, wenn dieser Reichtum durch ein Unglück verloren geht und der Besitzer einen Sohn hat, bleibt für den Sohn nichts übrig. Vierzehnter, so wie er nackt aus dem Leib seiner Mutter kam, so wird er auch nackt wieder gehen, wie er gekommen ist. Er wird nichts von seiner Arbeit mitnehmen können. Fünfzehnter, auch das ist ein schlimmes Übel, er wird genauso gehen, wie er kam. Welchen Vorteil hat er dann davon, dass er sich umsonst abmüht? Sechzehnter, zudem sind alle seine Tage voller Dunkelheit und Trauer, mit viel Ärger, Leid und Frust. Siebzehnter, ich habe erkannt, dass es gut und schön ist, wenn ein Mensch isst und trinkt und das Gute genießt bei all seiner Arbeit, die er unter der Sonne tut, während seiner ganzen Lebenszeit, die Gott ihm gegeben hat. Denn das ist sein Anteil. 18. Wenn Gott einem Menschen Reichtum und Besitz gibt und ihn befähigt, davon zu genießen, seinen Anteil zu nehmen und sich an seiner Arbeit zu freuen, dann ist das ein Geschenk Gottes. 19. Denn ein solcher Mensch denkt nicht viel über die Kürze seines Lebens nach, weil Gott ihm Freude im Herzen schenkt.